Aber das müssen wir, glaube ich, mal zu meinem Blickfeld stellen. Also. Okay. Wollen wir mal hoffen, dass ich das jetzt mit meinem angeschlagenen Ding hinkriege und nicht allzu sehr huste. Hab eben noch ordentlich was eingeworfen. Ja. Die Frage, das Thema jetzt ist der sozialistische Humanismus, also nicht der Humanismus allgemein, sondern der sozialistische Humanismus. Und die Diskussion, ob der Sozialismus sozusagen als Idee und auch als Bewegung eigentlich eine Form des Humanismus war, ist oder sein soll, ist eine, oder was dieser sozialistische Humanismus auch sein könnte, wenn man dann fragt, was er konkret sein soll, ist reichlich umstritten, wollen wir es mal so formulieren. Und man hat, wenn man das, wie ich im Folgenden vertreten will, dass das ein Thema ist, das man stark machen sollte, hat man es mit einer immer wieder sehr starken Abwehrhaltung bei seinem aufgeklärten und progressiven Publikum zu tun. Das stellt man immer wieder fest. Die Ursache dafür ist vielfältig. Ich glaube, das hängt zum einen damit zusammen, dass es eine traditionelle Vereinnahmung des Begriffs des Humanismus natürlich im Sinne unserer herrschenden Gesellschaft gibt, von den Regierenden und Herrschenden entsprechend, die immer wieder auch herhalten muss als Rechtfertigungsphilosophie sozusagen oder als Erbauungsphilosophie auch für eine gegenteilige Praxis. Hat damit natürlich zu tun, dass das 20. Jahrhundert nicht gerade ein humanes Jahrhundert ist. Also die Verbrechen des 20. Jahrhunderts sind sehr vielfältig, von sehr verschiedener Seite. Und eben, klassisches Beispiel heute auch wieder, die Rede vom humanitären Interventionismus ist natürlich auch hier wieder ein klassisches Beispiel, wie der Begriff des Humanismus eigentlich vereinnahmt wird für die gegenteilige Praxis. Versucht man also aber trotzdem diese Notwendigkeit eines theoretischen und praktischen Humanismus von links zu thematisieren, ich habe es gesagt, hat man es mit Skepsis und Abneigung zu tun, und wenn man eine sehr vielfältige Abneigung und Skepsis, und wenn man versuchen will, diese vielfältigen Argumente, die dann kommen, die großen Einwände gegen einen solchen Humanismus von links, also die Einwände eines linken Antihumanismus, wenn man die versucht auf den Punkt zu bringen, denke ich, kann man drei Punkte festmachen vorweg, warum das nicht so gut angesehen ist. Zum einen hat jede Form von Humanismus oder sozialistischem Humanismus immer etwas, also so sagen die Kritiker, etwas zutiefst Normatives, etwas Ethisches, und das ist nicht sehr angesehen, weil es eben nichts Seiendes ist, nichts Reales ist, sondern etwas Sollendes. Das hat immer einen Charakter von einem Imperativ, es schwingt damit, gegen den Linke sich traditionell wehren und vor allen Dingen einwenden, dass zwischen diesem Sein und dem Sollen, zwischen dieser Idee und der Wirklichkeit, sich in dieser historischen Wirklichkeit, also in der Gesellschaft, in der wir leben, immer ein tiefer Graben festzustellen ist von Gegensätzen, tiefer Graben von Interessensgegensätzen, und wie der gute alte Karl Marx so treffend mehrfach sagte, die Idee blamierte sich stets, wo sie vom Interesse geschieden. Das ist also ein sehr klassischer Einwand, und der läuft eben auf die Frage hinaus, wie kommt man vom Sollen zum Sein, wie vom Sein zum Sollen, wie verbindet man die Idee mit dem Interesse. Das ist der erste entscheidende methodische Einwand, glaube ich, eines solchen linken Antihumanismus. Der zweite leitet sich aus diesem ersten ab. Dieser Graben zwischen Sein und Sollen, zwischen Idee und Wirklichkeit, wird mindestens historisch nicht selten gefüllt mit einem elitären Konzept. Das heißt, es gibt eine sich selbst ernennende humanistische Elite, die sich an die Stelle, historisch gesehen, von breiteren Massen setzt und sozusagen das, was sie will, was sie humanistisch einklagt, schon für sich vorlebt oder reklamiert. Und auf diesem Wege werden oder sind historisch gesehen Humanisten oder sich so bezeichnende Humanisten nicht selten auch zu Ideologen eigentlich dessen geworden, was man eine sanfte Form der Unterdrückung nennen kann. Also dort, wo die offene Form von Ausbeutung und Unterdrückung nicht mehr stattfindet, greift man dann zu so einer Rechtfertigungsideologie, die das vertröstet und entsprechend so eine Rechtfertigungsphilosophie gemacht wird, aber eben für die Ausgrenzung und weitere Ausbeutung und Unterdrückung von Teilen der Bevölkerung. Das findet man durch die Geschichte durch. Man kann das an den großen humanistischen Philosophen durchaus nennen. Wir haben das andiskutiert gestern und heute. Viele von denen waren Vertreter eines sehr elitären Konzeptes, eines sehr undemokratischen Konzeptes in dieser Sicht und waren auch zum Teil direkte Ideologen ihrer herrschenden Fürsten. Man findet das auch von links, gibt auch da genau dasselbe Phänomen im 20. Jahrhundert. Das ist sozusagen der zweite große Einwand. Der dritte große Einwand hängt auch indirekt mit diesen beiden Punkten zusammen. Denn wenn man vom Humanismus redet, schwingt immer eine bestimmte Idee des Menschen an sich mit. Und eine bestimmte Idee von menschlichem Wesen, weil der Mensch so und so ist, muss man eben so und so handeln, oder wir anstelle von euch müssen dann so und so handeln, um dann das und das zu erreichen. Und diese Kritiker fragen nicht zu Unrecht dann immer, ja, aber was ist denn eigentlich der Mensch? Kann man das Wesen des Menschen überhaupt in diesem Sinne fixieren? Und wenn man das nicht kann, wird dann nicht eigentlich alle Rede vom Humanismus überholt, führt sich dann nicht entsprechend ad absurdum. Das sind in meinen Augen die drei großen traditionellen Einwände gegen den Humanismus im Allgemeinen und auch gegen den sozialistischen Humanismus im Einzelnen, die sich in unterschiedlicher Weise, in unterschiedlicher Form, mit unterschiedlichen Argumenten immer wieder durchziehen. Ich halte das für drei sehr ernsthafte Einwände und auch sehr treffende Einwände. Aber die Frage steht natürlich im Raum, die man im Hinterkopf behalten muss, sowohl als Einwand als auch als Frage, ob das eigentlich gegen jede Form von denkbarer Variante von sozialistischem Humanismus spricht, also ob diese Einwände wirklich auf alle Formen entsprechend zutreffen. Und ob es nicht ein Humanismus, ob damit nicht eigentlich eine Ebene verdrängt wird, die eben wichtig ist oder die nötig ist. Und das will ich im Folgenden begründen. Also ich möchte gerne so ein kleines Plädoyer halten für diese Notwendigkeit eines theoretischen und praktischen Humanismus. Und muss natürlich dann vor dem Hintergrund dieser drei Einwände vor allen Dingen klären, was sind die Konturen eines solchen sozialistischen Humanismus, was sind eigentlich die zentralen Aspekte und warum bedarf man eines solchen humanistischen Ansatzes, sowohl theoretisch wie praktisch. Und ich will damit beginnen, diese Konturen darzustellen, indem ich die letzte Frage zuerst beantworte, warum man ihnen praktisch und theoretisch bedarf. Ich gehe wie immer da etwas historisch und gleichzeitig theoretisch vor. Denn ich denke, der Hauptgrund für die Thematisierung eines solchen spezifischen sozialistischen Humanismus liegt begründet in der Geschichte der sozialistischen Linken im 20. Jahrhundert. Und das wird sehr schnell deutlich, wenn man sich die historischen Umstände anschaut, die historischen Umstände des Aufkommens dieses sozialistischen Humanismus als einer identifizierbaren politischen Strömung der Ideengeschichte, die es als solche noch gar nicht lange gibt. Und wenn man halt fragt, was die Vordenker dieses sozialistischen Humanismus oder wie diese Vordenker des sozialistischen Humanismus die Notwendigkeit desselben begründet haben, kommt man, glaube ich, auf den richtigen Weg. Und dieser sozialistische Humanismus als eine identifizierbare, als eine eigenständige Strömung der politischen Ideengeschichte ist, wenn man genau hinguckt, historisch ein Produkt der 50er Jahre, und zwar der zweiten Hälfte der 50er Jahre, sehr genau des 20. Jahrhunderts, und ist eng verbunden mit dem Jahr 1956, mit dem 20. Parteitag der KPDSU, als Chruschtschow seine berühmte Geheimrede zur Abrechnung mit dem Stalinismus gehalten hat. Dieser Versuch eines Antistalinismus von oben ist damals begleitet worden oder hat ausgelöst einen davon nicht davon etwas unterschiedenen, aber da parallel dazu verlaufenden Antistalinismus von unten. Das heißt, es hat in dieser Zeit massive weltweite Versuche gegeben, innerhalb der kommunistischen Bewegung, aber auch außerhalb der kommunistischen Bewegung, sozusagen diese Selbstkritik des Kommunismus weiterzutreiben, in einer sozialistischen Richtung, und damit beizutragen zu einer Erneuerung, zu einer umfassenden Erneuerung linker sozialistischer Politik. Und viele dieser Denker werden heute dieser Tradition des sozialistischen Humanismus zugerechnet. Ich will das an einem Beispiel, will ich sozusagen den Einstieg da versuchen. Es ließen sich viele andere nennen, aber es gibt ein schönes Beispiel, das ist der britische Historiker und gleichzeitig linke Aktivist, einer der Vordenker der britischen neuen Linken und eigentlich der Vordenker des britischen sozialistischen Humanismus. Das ist Edward P. Thompson. Ich weiß nicht, inwieweit der Name hier noch bekannt ist. Er war auch in den 70er Jahren hier sehr berühmt als linker Historiker. Der hat Anfang 1957 einen sehr einflussreichen, leider nicht auf Deutsch vorliegenden, sondern nur auf Englisch vorliegenden Aufsatz veröffentlicht über den sozialistischen Humanismus. Also hier wird das zum ersten Mal Thema, als eigenständiges Thema. Es gibt einige Vorläufer, die in so eine Richtung argumentiert haben, aber nicht in einem Konzeption oder nur partiell in einem konzeptionellen Sinne. Edward P. Thompson hat das versucht, Anfang 1957. Und er beginnt seinen langen Aufsatz mit dem entscheidenden Punkt, dass er sagt, dass dieser sozialistische Humanismus zuerst und vor allem eine Revolte gegen den Dogmatismus und die Inhumanität der sogenannten stalinistischen Bürokratie gewesen ist. Und zwar der stalinistischen Bürokratie als einer neuen Herrschaftsschicht, die sich, wie er sagt, aus einer ehemals revolutionären Elite in eine bürokratische Herrschaftsschicht mit eigener bürokratischer Herrschaftsideologie transformiert habe. Das ist, damit beginnt er, das ist der Hauptaspekt, der erste Aspekt, die erste Komponente dieses sozialistischen Humanismus, dass Thompson argumentiert, dass der Stalinismus eben mehr war als ein rein historisches Phänomen der 30er Jahre. Das ist nicht, wie viele der damaligen Linken gesagt haben, eigentlich eine historische Abweichung oder ein historischer Fehler gewesen ist, sondern dass er sagt, der Stalinismus war ein ganzes ideologisches System, also ein System von Theorie und Praxis, von bestimmten Haltungen und von falschen Ideen, die man natürlich auch auf die historischen Umstände zurückführen kann, die aber nicht nur auf diese historischen Umstände und vor allen Dingen nicht vor allem auf diese historischen Umstände zurückzuführen sind, weil für ihn in seiner Interpretation diese historischen Umstände eigentlich nur den historischen Boden abgegeben haben, dass ein bestimmtes falsches Denken oder ein System von bestimmten falschen Haltungen und falschen politischen Vorstellungen sozusagen Raum greifen konnten. Das ist und er formuliert halt eben, dass sozusagen er legt in einem gewissen Sinne den Primat hier auf diese Herrschaftsideologie und sagt, das sieht man nun nach Stalins Tod, wo dieses System versucht, sich selbst zu reformieren und das offensichtlich nicht richtig klappt, dass dieses System eben über die Person hinausgeht, dass es eben entsprechend systemischen Charakter hat und dass diese politischen Haltungen und Ideen, die darin zum Ausdruck kommen, selbst wieder eine solche Wirkungsmacht haben, dass sie eigentlich in den gesellschaftlichen Lauf so eingreifen, dass also man sich nicht einfach entstalinisieren kann, weil nun die historischen Umstände vorbei sind. Und insofern wieder, wie ich schon formuliert habe, die Idee hier, dass man sagt, der entscheidende Punkt bei diesem historischen sozialistischen Humanismus ist, dass er eine Revolte, eine explizit theoretische und auch praktische Revolte darstellt gegen diesen gerade sich auflösenden, aber nur partiell auflösenden Dogmatismus und Inhumanismus dieser stalinistischen Bürokratie darstellt, die sich eben verselbstständigt hat, eben aus einer ehemaligen revolutionären Elite nun in eine Herrschaftsschicht, in eine bürokratische Herrschaftskaste. mit der entsprechenden Ideologie. Das ist für ihn das erste Charakteristikum dessen, was er dann für den sozialistischen Humanismus nennt. Es ist eine erweiterte Interpretation und auch eine Opposition, eine bestimmte Form von Opposition gegen den Stalinismus, die über das hinausging, was viele der Linken damals gemeint haben. Heute ist das etwas allgemeiner schon angekommen, aber auch immer noch nicht in dieser Allgemeinheit entsprechend verankert. Das ist dieser erste Aspekt. Das zweite Charakteristikum, das der Thompson in dem genannten Beitrag formuliert, ist, und das hängt natürlich auch mit diesem ersten zusammen, eine bestimmte, wie es dann heißt, humanistische Interpretation der Marxischen Theorie. Also er hat natürlich gesagt, hier, das ist ein falsches System von Haltung und Ideen, das sich auf den Marxismus fälschlicherweise beruft. Also muss er klären, was versteht er eigentlich unter diesem Marxismus. Und er sagt, diesen Marxismus muss man in einem humanistischen Sinne interpretieren. Und das sagt nicht nur Thompson hier, sondern das sagen viele in ähnlicher Form damals. Für Thompson und diese anderen sozialistischen Humanisten, die man da so nennen könnte, ist eben der Marxismus ein Denkansatz, der die sogenannte dialektische Beziehung von gesellschaftlichem Sein und gesellschaftlichem Bewusstsein versucht zu denken, und zwar ebenso aktiv wie passiv. Sozusagen der Marx-sozialistischer Humanismus, so hat das Erich Fromm, auch einer dieser sozialistischen Humanisten in der damaligen Zeit damals formuliert, Marx-sozialistischer Humanismus ist der erste, der erklärte, ich zitiere jetzt mal hier den Fromm, weil er das schön auf den Punkt bringt, der erklärte, dass Theorie nicht von der Praxis zu trennen ist, Wissen nicht von der Tat, geistige Ziele nicht vom gesellschaftlichen System. Und der E.P. Thompson hat dann auch hier nochmal ein schönes Zitat, um das deutlich zu machen, was diese humanistische Interpretation des Marxismus bedeutet. Thompson sah es als von zentraler Wichtigkeit, dass Menschen ihre Erfahrungen nicht nur passiv widerspiegeln, sondern dass sie auch über diese Erfahrung nachdenken können und dass dieses Denken die Art verändert, in der sie tätig sind. Denken ist für ihn also jener kreative Teil des Menschen, der ihn selbst in Klassengesellschaften ebenso zu tendenziellen Machern der Geschichte werden lässt, wie er ein Opfer seiner Umstände ist, der Mensch. Also das ist sozusagen das Zitat auch von Thompson. Hier ist also eine bestimmte sogenannte humanistische Interpretation des Marxismus, die auf die Eigenständigkeit, auf die Autonomie von Individuen, von Menschen entsprechend setzt. Das sind also der Sozialismus als ein umfassender, radikaler Antistalinismus und der Marxismus als eine Theorie des menschlichen Handelns. Das sind zwei entscheidende Hauptkomponenten dieses historischen sozialistischen Humanismus, wie er in den 50er Jahren von einigen vorgedacht und formuliert wird. Es gibt weitere Komponenten in meinen Augen für eine solche systematischere und dynamischere Theorie des sozialistischen Humanismus. Und dazu komme ich jetzt zu diesem Autor, der ja auch im Titel zu finden ist, des meines Beitrags, nämlich zu Leo Kofler, einer der bedeutendsten marxistischen Philosophen im Nachkriegsdeutschland, leider auch einer der etwas verdrängtesten, kam ursprünglich aus Österreich in der Zwischenkriegsperiode und lebte aber eben seit Ende der 40er Jahre in der DDR, seit Anfang 51 in Westdeutschland. Und ist sozusagen der deutsche Vertreter dieser historischen Strömung eines sozialistischen Humanismus, kann man sagen. Und wenn man sich Koflers Werk anguckt, dann erweitert er diese ersten beiden Punkte in interessanter Weise über Thompson hinausgehend. Aber bevor ich dazu komme, noch kurz, man findet beide Punkte, die ich jetzt am Beispiel von Thompson habe, auch bei Kofler. Das heißt, in den ersten Werken von Kofler, die er veröffentlicht hat Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre. Also zur Erinnerung, Thompson hatte diesen Aufsatz 57 geschrieben, hier ist knapp 10 Jahre früher, finden wir schon bei Kofler Schriften, Bücher über, vor allen Dingen über die marxistische Methodologie, so, also rein theoretische Würfe, die er da vorlegt, in denen er aber eigentlich dasselbe versucht wie Thompson später, nämlich auch er versucht, darauf zu pochen, und auch diesen Gedanken zu entsprechend zu entfalten, welche Rolle die menschliche Handlungstätigkeit im Rahmen dieser marxistischen Theorie eigentlich hat, welche Rolle dem menschlichen Bewusstsein in der Theorie und in Geschichte beikommt. Und hat sehr große Ähnlichkeiten mit dem, was Thompson gesagt hat, was ich kurz eben vorgestellt habe. Bei Kofler allerdings in einer stärker philosophisch ausformulierten Variante. Auch das Zweite, diese Kritik der stalinistischen Theorie und Praxis, findet man bei Kofler schon Anfang der 50er Jahre. Kofler ist derjenige, der die erste systematische Kritik dieser stalinistischen Theorie und Praxis in deutscher Sprache formuliert. Es gab natürlich einige vorher schon, aber nicht in Deutschland. Und sehr vergleichbar zu Thompson steht auch bei Kofler im Mittelpunkt dieser entfalteten Kritik des Stalinismus eben die Kritik desselben als eines ideologischen Systems, einer bürokratischen Kaste, einer verselbstständigten bürokratischen Kaste, wo er Kofler dann eben versucht aufzuzeigen, dass dieses Denken dieser Herrschaftskaste strukturell nicht dialektisch ist, wie er sagt, strukturell mechanistisch, strukturell ökonomistisch, also alle diese Anklagen und Vorwürfe, die es dann gibt, und eben entsprechend auch strukturell antihumanistisch. Das sind die Punkte, die Kofler auch in diesen ersten Werken versucht stark zu machen, die ich hier jetzt aber nicht größer vorstellen will, sondern auf zwei weitere Punkte übergehen will, die eben über diesen Ansatz von Thompson und auch den der anderen der damaligen Zeit ein wenig hinausgeht. Und zwar geht Kofler weiter, insofern er eigentlich nun sozusagen als dritten Punkt versucht, eine Kritik des frühbürgerlichen Humanismus zu formulieren. Und zwar gleichzeitig auch nicht nur des frühbürgerlichen Humanismus, sondern auch des spätbürgerlichen Antihumanismus. Ich gehe da gleich drauf ein. Und der zweite Punkt, also der vierte dann in diesen Grundlagen, ist, dass er versucht, eine Art marxistische Anthropologie zu entfalten. Ich habe vorhin von dem Wesen erzählt, da taucht das wieder auf. Dazu sage ich dann auch gleich noch was. Jetzt zuerst zum Ersten, zur Kritik dieses frühbürgerlichen Humanismus und des spätbürgerlichen Antihumanismus bei Kofler. Auch hier sein dickstes Buch zur Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft wird Ende der 40er Jahre veröffentlicht. Also vergleichsweise früh im Kontext dieser anderen Sachen. Und er schreibt in diesem Buch eigentlich eine Entwicklungsgeschichte des Kapitalismus, aber von einer besonderen Warte her, nämlich vor allen Dingen von der Warte her einer Entwicklungs- und Ideengeschichte, einer Ideengeschichte der aufkommenden bürgerlichen Klasse von den mittelalterlichen Anfängen. Die sind bei ihm, liegen die aber, glaube ich, so Anfang dieses zweiten Jahrtausends, also der geht nicht bis zum 5. Jahrhundert, wie gestern wir gehört haben, sondern beginnt dort, also wo man zum ersten Mal diese selbstständigen Formen einer bürgerlichen Ideologie feststellen kann. Von diesen mittelalterlichen Anfängen über die Renaissance dann und über die Renaissance und die Aufklärung bis hin zum Imperialismus des beginnenden des 20. Jahrhunderts schreibt er dieses Buch. Und er verfolgt hier den intellektuellen Weg, quasi dieses bürgerlichen humanistischen Gedankens oder dieses humanistischen Bürgertums, der sich eben von dieser Gotteszentrierung loslöst im Mittelalter, von der vorherrschenden, und den realen Menschen programmatisch, deswegen Humanismus, den realen Menschen nun in den Mittelpunkt stellt, zum Maßstab macht, nicht mehr das Abstraktum Gott. Und dieser Gedanke, der sich dann im aufklärerischen Humanismus des 18. Jahrhunderts radikalisiert, indem er dann dieser aufklärerische Humanismus den Menschen als einen Menschen betrachtet, der sich, und das ist so diese klassische Idee davon, der sich im Bildungs- und Erziehungsprozess des Einzelnen herausbildet und auf diesem Wege dann von der unendlichen Entfaltung und Entwicklungsmöglichkeit der menschlichen Persönlichkeit und der Vernunft überzeugt ist. Das ist so diese Grundidee der Humanisten. Und Kofler versucht in diesem dicken Buch zweierlei zu zeigen. Einerseits den welthistorischen Fortschritt dieses Humanismus, also was das eigentlich wirklich für einen Fortschritt für die Menschheit bedeutet hat, welche Form von Befreiung damit verbunden war. Im Sinne einer realen Emanzipation der Individuen, theoretisch wie praktisch. Auf der anderen Seite versucht er gleichzeitig eigentlich da schon herauszuarbeiten, Ende der 40er Jahre, die innere Widersprüchlichkeit dieses Humanismus, dieser Kernidee. Und er versucht herauszuarbeiten, die strukturellen Grenzen dieses Humanismus, indem er aufzeigt, dass eigentlich allen bürgerlichen humanistischen Denkern gemein war ein blinder Fleck. Und dieser blinde Fleck war eben die unkritische und eben die affirmative Haltung zum bürgerlich-kapitalistischen Privateigentum. Das heißt, die strukturellen Grenzen dieses bürgerlichen humanistischen Denkens, wie Kofler eben an den einzelnen bürgerlichen Vordenkern dann konkret auch aufzeigt, sind die Schranken des kapitalistischen Privateigentums, dass sie also das meinen, ignorieren zu können, und dass sie glauben, dass das ganz typisch ist für diesen bürgerlichen Humanismus, dass sozusagen ein harmonischer und im Interesse aller Menschen ablaufender Gesellschaftsprozess auf der Grundlage des Privateigentums und der vollkommenen individuellen Freiheit möglich sei. Das ist so diese alte Idee bis Anfang des 19. Jahrhunderts. Und er sagt, hier ist sozusagen ein innerer Widerspruch. Und dieses bürgerliche Ideal bricht sich sozusagen im 19. Jahrhundert an der neuen kapitalistischen Wirklichkeit, bricht sich dieses Ideal. Die neuen politischen Freiheiten, die damit verbunden sind, die er eben auch als Fortschritt auffasst, erweisen sich eigentlich als kompatibel mit einer neuen Form von sozialer Unfreiheit. Und damit entsteht ein Spannungsverhältnis in diesem bürgerlichen Denken, in dem gleichermaßen kenntlich wird, aber auch das gleichermaßen sozusagen als Mittel des Zuschüttens dieses Grabens, dieses Widerspruches, benutzt wird, dass hier ein bürgerliches Menschenbild zum Vorschein kommt, dass der Besitzlose im bürgerlichen Denken eigentlich ein halber Mensch nur ist. Also hier, wenn man sich die Philosophien dieser Leute anguckt, findet man sehr schnell den Gedanken, dass das Eigentum ohne, dass es zwar Eigentum ohne Freiheit gibt, aber eben keine Freiheit ohne Eigentum. Sozusagen, dass die bürgerliche Freiheit im bürgerlichen Denken sehr konstitutiv, also ohne Ausnahme, konstitutiv an den Besitz gebunden ist. Dass der bürgerliche Ideologe sozusagen sich das wahre und das vollkommene Individuum nur als ein bürgerliches und das heißt immer eben als ein besitzendes Individuum vorstellen kann. Hier, das ist für ihn die strukturelle innere Grenze. Das ist auch der Grund, warum für Kofler, warum diese bürgerlichen Vordenker und bürgerlichen Ideologen dann im Laufe des 19. Jahrhunderts, als plötzlich neue nachdrängende Klassen und Schichten diese Freiheiten für sich einfordern, also sprich die arbeitenden Schichten, sagen, dann eine Art Wendung machen, die natürlich in seiner Analyse keine wirkliche Wendung ist, weil er auch eben sagt, dieser Widerspruch ist schon vorher da, der war auch schon im 17. und 18. Jahrhundert da, aber nun wird er eben politisch sichtbar, nun wird er gesellschaftlich sichtbar und es führt dazu, dass das bürgerliche Denken, im weitesten Sinne die bürgerlichen Denker, ihre alten humanistischen Zielideen eigentlich Stück für Stück abtragen, sich davon verabschieden, auch von den damit verbundenen radikaldemokratischen Ansprüchen sich trennen. Er versucht aufzuzeigen, wie ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sich dieses bürgerliche Menschenbild oder dieses bürgerliche Denken verändert und ja, in einem gewissen Sinne verkommt zu einem, wie er es nennt, dann leeren Konkurrenzindividualismus mit einem, wie er es nennt, pessimistisch-dekadenten Menschenbild. Das heißt, Zu leeren was nochmal? zu einem leeren Konkurrenzindividualismus, sozusagen mit einem pessimistisch-dekadenten Menschenbild, das den Menschen betrachtet als ein von Natur aus eben sein eigenes individuelles Interesse verfolgendes Raubtier, ne, also die Rückgriff auf diese berühmte Formulierung von Hobbes und so früher, aber hier verbreitet sich dieses Denken und das eben einen Gesellschaftszustand propagiert, dieses Denken dann nun, in dem das Recht des Stärkeren gilt. Und das Recht des Stärkeren heißt, wenn man genauer hinguckt, eben, das Recht des Besitzenden. Der Stärkere ist ein Besitzender, sozusagen. Also hier wieder diese Kopplung an den Besitz. Wer nicht besitzt, ist eigentlich nicht in der Lage, Freiheit zu erkennen, zu empfinden, zu bedürfen, wie auch immer, oder geschweige denn zu leben. Und so wird in diesem bürgerlichen Denken, wie Kofler das analysiert, eben der individuelle Mensch, wie er es so wunderschön wörtlich formuliert, sehr aktuelle Passage meines Erachtens, dann schon in der Zeit zu einem rastlos, also das formuliert er jetzt 1948, zu einem rastlos zwischen den ihm fremd bleibenden übrigen Individuen herumschweifendes und ständig auf Beute lauerndes einsames Raubtier. Das ist sozusagen dieses Menschenbild, das dann eben vom bürgerlichen Denken sich zunehmend dort breit macht. Und das ist die Analyse, die er eben schon Ende der 40er Jahre vorlegt, und er versucht dann in den 50er und 60er Jahren diese Analyse zu aktualisieren, indem er diese Ergebnisse anwendet eben auf das, was dann der Neokapitalismus genannt wird oder der Spätkapitalismus oder der aufkommende Wohlfahrtsstaat. Also er versucht das sozusagen zu klären, trägt sich das weiter, diese historische Entwicklung in dieser Ideengeschichte, und für ihn trägt sich das weiter eindeutig, bis dahin, dass er dann im Anfang der 60er Jahre schreibt, also auch nun mittlerweile vor 50 Jahren bereits, einen Satz, der heute auch uns in einem gewissen Sinne sehr vertraut sein müsste. Und zwar schreibt er da, dass eben im Neokapitalismus, also auch da, hier untersucht er dann wieder die Gesellschaftstheorien und Sozialphilosophien diverserer Denker und kommt dann zum Ergebnis, dass eben die Welt für das Bürgertum in den 50er, Anfang der 60er Jahre, Zitat, nur noch nützlich ist, nur noch profiterträglich. Sonst ist die Welt leer und sinnlos geworden. Die übrig gebliebene Freiheit ist nicht mehr die Freiheit, Ideale zu verwirklichen und den Menschen zu erhöhen. Wer dies noch will, wird sogar verdächtig, sondern die Freiheit der Konkurrenz des Urwalds. Im Grunde ist alles erreicht, es hat Geschichte gegeben, aber es gibt in Zukunft keine mehr. Ja, also die Geschichte ist vorbei, das Ende der Geschichte, there is no alternative. So, das ist also, das zeigt er hier in diesen Analysen, versucht er das aufzuzeigen, dass also dieses pessimistische Menschenbild eben weitergetragen wird und eben in dieser Zeit, in 50er, 60er Jahren eigentlich, das ist dieser andere neue Aspekt, sich zunehmend auf alle Bereiche der Gesellschaft überträgt. Ne? Also er beschreibt das sozusagen, dass hier jeder ist sich selbst nun der Nächste, also auch im gesellschaftlichen Selbstverständnis, auch in den Theorien und in den Sozialphilosophien, jeder ist sich selbst der Nächste, und die Freiheit verkommt zu einer, wie er es auch schon da schreibt, zu einer esoterischen, ich-bezogenen Beschäftigung mit dem seelischen Innern. Also auch hier schon eine Esoterik-Kritik in einer gewissen Form, die dann für ihn Züge, wie er sagt, einer fanatischen Monomanie annimmt. Also und da sozusagen in diesem Neokapitalismus fühlt sich der vereinzelte Einzelne in einer elitären Weise subjektiv frei und eben über die Masse erhaben, während sich doch in der Wirklichkeit, wenn man sich die Wirklichkeit betrachtet, einzig Pessimismus und Lethargie vorherrschen und diese sich verdichten eben, wie er dann sagt, zu einer Art nihilistischen Weltschmerz, der sich wie ein vielarmiger Polyp über die ganze Gesellschaft lagert. Also hier versucht er sozusagen auch zu zeigen, wie dieses pessimistische Menschenbild umkippt, in eine nihilistische Färbung gerät, eine sehr esoterische, ich-bezogene, eben vom vereinzelten Einzelnen ausgehende, die sich zunehmend auf alle Bereiche der Gesellschaft ausdehnt und wo eben das, was er für die Keinszeichen des Niedergangs hält, also dass eine Gesellschaft keine Zielvorstellung mehr entwickelt, keine Ideale mehr, dass das verpönt wird, dass plötzlich diese Gesellschaft nicht nur diese mehr hat, sondern das sogar noch zum Wahrzeichen ihres Selbstbewusstseins macht, zum Wahrzeichen ihrer menschlichen Existenz uminterpretiert und somit das chaotische und sinnentleerte Nichts des Bestehenden eben zu einem Existenzial, wie er sagt, allen Seins erhoben wird. Also schlicht und einfach der beschädigte Mensch von heute, wie es so schön heißt, wird hier als ewige Situation von den bürgerlichen Denkern begriffen. Und es hat Geschichte gegeben, es gibt keine Entwicklung mehr, und das ist sozusagen dieses Menschenbild, was er hier in den 60er Jahren herauskitzelt. Ist das eine Antwort auf dieses Schlagwort des Endes der Ideologien und so? Ja, genau. Diese Diskussion beginnt nämlich Ende der 50er Jahre, kommt zum ersten Mal dieses Schlagwort auf vom Ende der Ideologie, und mit dem setzt er sich auch auseinander. Also das zieht sich bis heute, Ende der Ideologie, bis Ende der Geschichte. Und da reagiert er drauf zu sagen, naja, das ist ja die schlimmste Ideologie, wenn man die Ideologie für am Ende hält, sozusagen. Also die Ideologie vom Ende der Ideologie. Und das versucht er da kritisch aufzubauen. Und das heißt, man kann es zusammenfassen insofern, dass er sagt, wir haben es jetzt mit einer historischen Situation zu tun, in der das zeitgenössische Bürgertum diese alten sogenannten frühbürgerlichen humanistischen Ansprüche auf allseitige Entwicklung der Persönlichkeit, auf Fortschritt in der Geschichte systematisch fallen lassen. Das Bürgertum wird strukturell in diesem Sinne antihumanistisch in seinen Augen. Und dieser sowohl praktische wie auch theoretische Antihumanismus überträgt sich nun eben sozusagen von oben stückweise immer mehr in alle Bereiche der Gesellschaft, in die gesamte Gesellschaft und eben auf große Teile des Denkens, auch der Linken. So, das ist dann natürlich eine entscheidende Wendung, wo eine bestimmte Interpretation des in Anführungszeichen Entartungsprozesses in seinen Augen von sozialdemokratischer Arbeiterbewegung und kommunistischer Arbeiterbewegung eine Rolle spielt, wo er also sagt, man kann im Laufe des 20. Jahrhunderts feststellen, dass die sozialdemokratische Arbeiterbewegung als eine der beiden Hauptströmungen der sozialistischen Arbeiterbewegung sozusagen sich von der alten Idee der sozialen Freiheit verabschiedet hat und sich nun begnügt, damit die Arbeiterklasse zum gleichberechtigten Teilhaber der bürgerlichen Gesellschaft zu machen, also sie politisch quasi gleichstellt, und das schaffen sie ja auch dann historisch betrachtet, aber eben um den Preis, eben die alte Idee einer sozialen Freiheit fallen zu lassen. Umgekehrt haben wir es in der kommunistischen Bewegung, wo die soziale Freiheit gegen die politische Freiheit ausgespielt wird, wo also gesagt wird, wir machen jetzt die soziale Freiheit, aber eben ohne die politische Freiheit. Auch hier gibt es bestimmte Errungenschaften sozialer Freiheit, aber eben um den Preis einer politischen Diktatur, einer Minderheitsherrschaft und eines Fallenlassens eben der politischen Freiheiten. Und Kofler sagt, beide dieser Hauptströmungen verzichten damit oder vergessen in Anführungszeichen oder verdrängen in Anführungszeichen damit das, was eigentlich mal die ursprüngliche sozialistische Idee von Freiheit gewesen ist, wo diese politische Freiheit und die soziale Freiheit eigentlich nur die beiden wesentlichen Mittel waren für etwas Drittes, nämlich eben für die alte Emanzipations- und Fortschrittsidee von einer allseitigen, ebenso individuellen wie kollektiven Entfaltung der menschlichen Wesenskräfte, der Persönlichkeit, des Gattungswesens Mensch. Das war die alte Idee der sozialistischen Freiheit, und er sagt, das kann man eben im 20. Jahrhundert hier feststellen, dass von dieser Idee sich beide Hauptströmungen Stück für Stück verabschiedet haben. Vor dem Hintergrund, dass sich diese pessimistisch-nihilistische Weltsicht des Bürgertums eigentlich auf immer größere Teile der Gesellschaft überträgt. Und daher, so Koflers politischer Rückschluss, daher auch die zentrale Wichtigkeit, eine der zentralen Wichtigkeiten, diesen humanistischen Gedanken wieder zurückzuerobern, und zwar von links zu besetzen, sowohl gegen diesen bürgerlichen Antihumanismus, aber eben auch gegen das Fallenlassen dieser weitergehenderen sozialistischen Vorstellungen eben der beiden Hauptströmungen. Das heißt, wir finden hier in diesem ersten Aspekt, in dieser Analyse von Kofler, des frühbürgerlichen Humanismus übergehend dann zum spätbürgerlichen Antihumanismus, eigentlich eine sehr frühe, ausformulierte, in meinen Augen auch relativ aktuelle Kritik, was man sagen kann, von zynischer Vernunft. Also er sagt nicht nur, dass diese bürgerliche Gesellschaft Apathie hervorruft und was auch immer, sondern noch viel weiter geht, sondern sozusagen strukturell antihumanistisch und strukturell zynisch wird. Also eigentlich jede Form von Ideal fallen lässt und sich lustig macht eben über die Leute, die eben solche Ideale noch haben und damit eben eigentlich auch sowohl bürgerliche alte Ideale als auch sozialistische Ideale. Diese Kritik zynischer Vernunft, die formuliert Kofler eben schon bereits damals, und das ist der Die dritte Hauptkomponente in meinen Augen dessen, was sozialistischer Humanismus inhaltlich ist. Und der vierte Punkt, der hier dann zu nennen ist, also die zweite Originalität, wo Kofler darüber hinausgehend ist, wenn jemand wie er davon anfängt zu reden, von man muss zurück zu der Idee einer allseitigen Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit, zu dieser eigentlich frühbürgerlichen, aber dann eben vom Bürgertum verlassenen Idee von Fortschritt und Emanzipation, wenn man so redet, muss man eigentlich auch klären, was versteht man unter diesem Humanum? Was ist der Mensch? Ne? Sozusagen, was ist diese allseitige Entfaltung der Persönlichkeit? Also das ist ja nicht, das muss man mit also dahinter steckt ein Begriff vom Menschen. Also kann man diese Sache nur ernst nehmen, wenn man die Frage des eigenen Menschenbildes klärt. Und hier kommt jetzt sozusagen dieser vierte Aspekt rein, nämlich Koflers Versuch seit Ende der 50er Jahre so etwas wie die Grundlage für eine marxistische Anthropologie zu begründen. Auch das finden wir bei vielen vergleichbaren Denkern, vor allen Dingen in den 60er Jahren, also sehr zeitnah. Aber ich glaube, also man kann doch von Sartre bis hin zu Adorno, der ganz kritisch ging, da war, aber auch der hat das eingefordert, über Marcuse bis Fromm, man kann die vielfältigsten Leute nennen, die alle versucht haben, sowas wie eine Anthropologie zu formulieren. Ich glaube aber, dass Kofler eigentlich einer der konsistentesten Denker war. Aber die anderen waren sehr hin und her gerissen, da könnte man ins Detail gehen. Ich glaube, Kofler ist sozusagen als einer von vielen, aber einer derjenigen, der am systematischsten versucht hat, eben diesen Zugang zu finden. Und das ist eben die Klärung, was versteht man eben unter dieser allseitigen Entfaltung der Persönlichkeit? Was ist das humanistische Menschenbild? Und ist das jetzt ein wissenschaftliches, ist das ein zu vertretenes oder entsprechend nicht? Was sind die Konturen? So, und das ist, jetzt sind wir bei diesem Punkt. Und das ist eben auch ein traditionell ausgesprochen schwieriges Feld, ganz, ganz schwierig. Und ich habe es indirekt schon gesagt, es hat natürlich historische Probleme, weil anthropologisch hat in der Regel nur das Bürgertum argumentiert, vor allen Dingen seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, eben gerade dieses Recht des Stärkeren, der ganze Rassismus, der ganze Sozialrassismus, der beruhte ja auf einer gewissen Anthropologie, einem bestimmten Menschenbild, was da transportiert wurde. Das war natürlich verpönt, erst recht, als es im Faschismus gegipfelt ist. Also es gibt traditionell eine Abwehrhaltung eben gegen solche Formen der Argumentation, historisch. Aber es gibt eben auch ein methodologisches Problem für Marxisten, sich über dieses Verhältnis von Marxismus und Anthropologie zu unterhalten und das oder darüber nachzudenken. Und das methodologische Problem oder das methodische Problem ist eben, dass die marxistische Theorie angetreten war, ganz, ganz vehement, eben nicht über den Menschen allgemein zu philosophieren, nicht über die Strukturen der Welt allgemein, sondern immer gesagt hat Marx und Engels immer, wir untersuchen die bürgerliche Gesellschaft, und zwar nur die bürgerliche Gesellschaft in ihren Eigengesetzlichkeiten und so, wie man sie überwinden kann. Das heißt, im marxistischen Denken war immer das Geschichtliche im Zentrum, die Historizität, die Geschichtlichkeit sowohl des Erkenntnisgegenstandes, also der Gesellschaft, die man betrachtet, als auch dessen der Methode, die man dafür benutzt. So, während eben diese Wesensschau, wie es so schön in der philosophischen Tradition heißt, also man betrachtet das allgemeine Wesen, das fast schon nicht geschichtliche oder das übergeschichtliche Wesen, ist immer versehen worden mit dem Verdikt sozusagen, das ist eine idealistische Spekulation, und gegen die idealistische Spekulation ist man methodisch, ist sozusagen die Geburtsstunde der marxistischen Theorie. Und das ist das methodische Problem sozusagen, die Anthropologie zu fassen als eine Lehre vom Wesen des Menschen, obwohl man eigentlich marxistisch sagt, es ist ein Quatsch, von einem solchen Wesen zu reden. Und ich glaube, in dieser Frage hat Kofler eben versucht, sozusagen eine Lösung anzubieten, eine originelle. Und bevor ich auf die komme, will ich nur wenigstens ganz kurz, ganz grob sagen, was die entscheidenden Punkte dieser Anthropologie bei ihm sind. Klassischerweise ist es so, dass viele Marxisten auch heute noch sagen, was macht den Menschen, das menschliche Wesen aus, was definiert ihn, wenn überhaupt, die Arbeit. Es ist die Arbeit, im weitesten Sinne die Tätigkeit. Das findet man bei allen, man kann sich da berufen auf einige Zitate von Marx und Engels. Ich will Nummer 1 aus der deutschen Ideologie vorlesen, um so ein bisschen Originalflair da reinzubringen, wo sie sagen, man kann die Menschen durch das Bewusstsein, durch die Religion, durch was man sonst will, von den Tieren unterscheiden. Sie selbst fangen an, sich von den Tieren zu unterscheiden, sobald sie anfangen, ihre Lebensmittel zu produzieren. Ein Schritt, der durch ihre körperliche Organisation bedingt ist. Indem die Menschen ihre Lebensmittel produzieren, produzieren sie indirekt ihr materielles Leben selbst. Marx und Engels, original. Sozusagen. Das hat eine Tradition des marxistischen Denkens, des nachmarxistischen Denkens hervorgerufen, die sehr stark sagt, es ist die Arbeit, die den Menschen vom Tier unterscheidet. Auch Kofler sagt natürlich, das ist der eine der entscheidenden Punkte, es ist die Arbeit oder allgemeiner gefasst die Tätigkeit, die den Menschen zum Menschen macht, weil es die Tätigkeit ist, die ihn zu einem vergesellschafteten Menschen macht. Und der Mensch ist immer ein vergesellschaftetes Wesen. Die Biber werden damit nicht einverstanden. Die wer? Die Biber. Die Biber. Ja, sozusagen der Mensch als tätig arbeitendes Wesen. Und auch eigentlich ein Großteil der Analysen folgen eigentlich aus dieser Sache. Also die klassisch-marxistische Entfremdungskritik, die Verdinglichungskritik, die Kritik an der Ausbeutung, das sind alles Formen von Kritik an der gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Also Arbeit, wie funktioniert Arbeit? Daraus leitet sich ein Großteil dieser marxistischen Theorie her. Und Kofler sagt, das ist nicht verkehrt, im Gegenteil, das ist richtig, aber es ist eben nicht die ganze Wahrheit. So, und da kommt die erste Originalität bei ihm rein. Anders als in dem Zitat auch von Marx Engels, sagt Kofler, es ist ein Fehler, wenn man Arbeit und Bewusstsein gegenüberstellt. Das ist ein ganz entscheidender Fehler oder eine Einseitigkeit, wenn man das macht. Und er sagt, er betont immer wieder ganz methodisch, dass er sagt, Arbeit und Tätigkeit ist unaufhebbar mit Bewusstsein gepaart. Tätigkeit und Bewusstsein sind nicht voneinander zu trennen. Und auch hier wieder ein schöner klassischer Satz von ihm, original zitiert. Der praktisch tätige Mensch, so Kofler, kann nicht anders gedacht werden, denn als ein mit Hilfe seines Kopfes tätiger, das heißt also bewusstseinsbegabter Mensch. Die Fähigkeit, durch das Bewusstsein hindurch zu agieren, heißt aber nichts anderes als die Fähigkeit, sich bestimmte Ziele zu setzen und auf die Erreichung dieser Ziele hinzuarbeiten. Zitat Ende. Das heißt, er setzt hier einen etwas anderen Schwerpunkt oder eine andere Konnotation drauf und er versucht damit zu begründen, die, wie er sagt, diese dialektische Einheit von Sein und Bewusstsein, wo er eben formuliert, dass es für ihn keine einzige Seite, also er formuliert das wirklich wörtlich in dieser Schärfe, keine einzige Seite des gesellschaftlichen Lebens geben kann, keine Beziehung und keine Tätigkeit, die nicht durch das Bewusstsein hindurch, und dann betont er hindurch, sich gestaltet. Und insofern kommt er zu der Einschätzung, dass der entscheidende Unterschied zwischen Tier und Mensch eben nicht nur die Tätigkeit und nicht vor allen Dingen nicht im ersten Sinne die Tätigkeit ist, sondern der entscheidende Unterschied ist das menschliche Bewusstsein. Und zwar noch genauer gesagt, die menschliche Fähigkeit zum Bewusstsein. Also zum im Sinne eines bewussten Seins. Und dieses Bewusstsein ist für ihn eben immer die Fähigkeit, Handeln in einem zweckesetzenden Sinne zu ermöglichen. Das ist das, was für ihn den Menschen anthropologisch als unterscheidet von dem Tier, was entsprechend die erste Grundlage ist. Und das ist eine Sichtweise, die er vor über 50 Jahren formuliert hat, die heute bemerkenswerterweise, damals war es nicht ganz, war es kein alles andere als Mainstream, heute gibt es zunehmend Leute, es gibt einen wunderschönen Autor, den ich immer wieder gerne zitiere und auch hier mit einem gewissen Hintersinn, da komme ich noch wieder drauf. Und zwar, das ist der britische Kulturtheoretiker Terry Eagleton, von dem es mittlerweile auch eine Menge auf Deutsch gibt, dankenswerterweise. Der hat vor einigen Jahren das mal wunderbar, ganz wunderbar auf einen Satz wiedergebracht, wo er sagt, wir Menschen sind kulturelle Wesen aufgrund unserer Natur. Das heißt, aufgrund der Beschaffenheit unserer Körper und der Beschaffenheit der Welt, zu der sie gehören. So, das ist sozusagen der Kerngedanke, dass Menschen eigentlich zwischen Natur und Kultur stehen. Das ist ein langer Streit. Ist der Mensch jetzt nun Natur oder ist er Kultur oder nicht? Kulturalismus, Naturalismus, wie auch immer. Und hier ist sozusagen eine dritte Position, die sagt, nee, wir sind kulturelle Wesen qua unserer Natur. Und Und das heißt eben, dass zwar diese menschliche Natur durch die menschliche Kultur verändert wird, aber eben nicht beseitigt wird. So, das ist der entscheidende Punkt. Die Kultur verändert die menschliche Natur, aber sie beseitigt sie nicht. Es gibt bestimmte Grundlagen. Das sind die Originalformulierungen von dem Terry Eagleton. Und das ist original, also vom Gedanken her, Leo Kofler 50 Jahre vorher. Und die beiden kennen sich in keiner Weise. Also das ist sozusagen eine Nähe der Position. Das ist jetzt kein Abschreiben, sondern das bedingt sich einfach sachlich. So, das ist auch Koflers entsprechende Einschätzung oder die Grundlage, dass es im Wesen eben dieser menschlichen Natur liegt, dass man auf den Mitmenschen und die mit ihm vermittelte Arbeit, Tätigkeit strukturell angewiesen ist, dass es der Mensch ein vergesellschaftetes Wesen ist. Es gibt eine zweite, also das war diese Betonung des Bewusstseinsaspekts als ein ganz zentraler Ausgangspunkt dieser Anthropologie, die ich nicht im Detail hier vorstellen kann. Der zweite, die will ich nur kurz genannt haben noch, die zweite originelle Akzentverlagerung damals von Kofler war, dass er sagt, und das sagt er eben auch gegen bestimmte andere Linke oder Marxisten, auch heute noch, dass er sagt, dass dieses menschliche Wesen eben nicht in dieser Arbeit und der Tätigkeit aufgeht. Also wir finden auch heute wieder Versuche, marxistisch zu formulieren, eigentlich ist sehr stark in der Tradition eines Georg Lukács, Ontologie des gesellschaftlichen Seins, hier Arbeit, Arbeit ist das Zentrale, Produktion ist das Zentrale, und er sagt, nein, diese Arbeit, diese menschliche Natur geht nicht darin auf, geht nicht in dieser Kulturleistung Arbeit auf, denn Arbeit und Mittel, so Kofler, sind eben selbst, eigentlich Arbeit und Tätigkeit sind selbst nur Mittel zum Zweck, und zwar sind es rationelle Mittel, sie sollten, also waren konzeptioniert als rationale Mittel zu einem aber an sich irrationalen Zweck, weil Arbeit und Tätigkeit beim Menschen zwar einerseits dem Überleben dienen sollen, also der Produktion, aber letztlich dienen sie der Befriedigung durchaus irrationaler Triebe und Bedürfnisse der Menschen. Was die Arbeit? Ja. Dass auch die Arbeit ursprünglich sozusagen und Tätigkeit, also im Sinne nicht jetzt Arbeit, nicht im Sinne, der engen Sinne der Produktionsarbeit, sondern im weiten Sinne einer Tätigkeit, dass der Mensch sich tätig ist, dass hier drin ein Aspekt drin steckt, den man nicht auf diese Produktion reduzieren darf, der eben darüber hinausgeht, weil er Triebe und Bedürfnisse befriedigt, und zwar in Koflers damaliger Sicht bereits im weitesten Sinne des Wortes erotische Triebe. Und das heißt also im Sinne von Eros, im Sinne von Gewalt. Christoph, irrational war nicht kritisch jetzt gemeint, sondern... Nee, genau, das sind sozusagen letztendlich, das sind Sachen, die aus dem Triebwesen Mensch herauskommen, im Sinne dieser kreutzschen Idee des Eros, dass hier der Mensch eben auch ein Interesse hat, dass da auch die Produktion des materiellen Lebens nur dazu dient, sich selbst zu entfalten in einem Sinne, wie er es nennt, was auf Genuss und auf Spiel hinausläuft. Das ist eine Sache, die bei vielen anderen Theoretikern dann auch gekommen ist, dieses Anknüpfen an die bürgerliche Tradition von Schiller und so, das spielerische Homo Ludens, sozusagen, dass er hier versucht, stark zu machen, es geht hier auch um Genuss, um Spiel, und eben Tätigkeit hat, menschliche Tätigkeit hat immer anthropologisch auch etwas mit Schönheit und mit dem freien Spiel menschlicher Wesenskräfte zu tun. Und das heißt eben, dass der Mensch eben nicht nur charakterisiert wird durch dieses verändernde Tun, durch die Arbeit, durch die Produktion, nicht nur durch rational und auf Ziele gerichtete Tätigkeit zu bestimmen ist, sondern eben, dass er sich auch dahin strebt, sozusagen zu diesem wesenhaft irrationalen Eros als Triebwesen, zu dem sich darin ausdrückenden, eigentlich aufnehmenden, wie er es nennt, aufnehmenden Genießen. Und auch das ist heute wieder, das ist jetzt alte Sprache, wenn man die heutigen Diskussionen ein wenig kennt, dann findet man das sehr schnell in einem Begriff wieder, der ein bisschen beliebter heute ist, und zwar das Begehren. Das heute in heutige linke Theoretiker, wenn ihr darauf achtet, fangen an, das Begehren am Kommunismus oder sowas. Dieser Gedanke, das ist das eigentlich, worauf auch Kofler hinaus will. Das heißt, dass der Mensch ein Wesen ist, das begehrt, und zwar auch eben nicht rein rational begehrt, und dass letztendlich sozusagen das auch eine Form von Ziel ist seiner Tätigkeit. Und insofern sagt Kofler halt damals, muss man den Menschen eben sehen als einen, wie er das auch wieder wörtlich sagt, als ein sich im schöpferischen Tun erotisch genießender und im Genuss sich tätig verwirklichender Mensch. Das ist natürlich jetzt nicht die historische Realität, sondern aber sozusagen eine anthropologische Anlage. Ne? Das heißt, der 8 oder 10 oder 12 Stunden Fabrikarbeiter kann das nur sehr, sehr begrenzt ausleben, wenn überhaupt. Aber es liegt auch in dieser Arbeit drin. Es liegt in jeder Form von menschlicher Tätigkeit das Bedürfnis des Menschen eben nach einer solchen Form von im weitesten Sinne des Wortes erotischer Tätigkeit. So, und das sozusagen nur als grober Hinweis, so in welche Richtung er diese Anthropologie ausführt. Und entscheidend ist nun, da komme ich wieder auf dieses methodologische Grundproblem vom Anfang zurück, was die Anthropologie, das Verhältnis von Marxismus und Anthropologie angeht. Kofler sagt nun, er versucht dieses Problem zu lösen, indem er sagt, wenn man Anthropologie so versteht, dann ist das eine, wie er sagt, formale Anthropologie. Dann ist das keine inhaltlich bestimmte, sondern eine formale. Das heißt, diese Grundlegung einer marxistischen Theorie, einer marxistischen Anthropologie ist keine Geschichtstheorie oder Auffassung, weil sie eben das Geschichtliche des Menschen, das historisch Veränderbare und sich auch geschichtlich Verändernde gar nicht zu fassen vermag. Und zwar qua Definition, strukturell. Es ist eine formale Anthropologie, die durchaus wissenschaftlichen Charakter hat, und zwar, wie er dann gesagt hat, eine der wenigen Sachen, die von ihm dann auch in andere Zweige überliefert oder aufgenommen wurde, in andere Wissenschaftszweige als Begriff teilweise. Er sagt eben, er hält diese Anthropologie für eine Wissenschaft von den unveränderlichen Voraussetzungen menschlicher Veränderlichkeit. Das ist sozusagen, in diesem Begriff versucht er es zusammenzufassen, das anthropologische Wesen des Menschen wird eben definiert durch diese unveränderlichen Voraussetzungen menschlicher Veränderlichkeit. Ganz kurz gesagt, das sind für ihn die physische Organisation des Menschen, die psychische Organisation des Menschen, seine Geschichtlichkeit, seine strukturelle Geschichtlichkeit, seine strukturelle Vergesellschaftung, die menschliche Vernunft, die menschliche Tätigkeit. Das sind alles Aspekte, wo er sagt, das sind Sachen, die das Tier nicht hat, die allen Menschen in ihrer Geschichte gemeinsam sind, sozusagen, das ist das Gemeinsame, was sie vom Tier unterscheidet, aber die an sich nicht die Geschichte erklären können. Wir können nicht jetzt erklären, aus der Vernunft heraus kann man nicht die und die Geschichte erklären, sozusagen. Das ist der Punkt, wo er sagt, das sind formale Bedingungen, diese formalen Bedingungen machen den Menschen zu einem Menschen, definieren ihn, machen diese menschliche Geschichte formal möglich, ohne sie dadurch bereits inhaltlich zu bestimmen. Und insofern ist eben das anthropologische Wesen betrifft nicht diesen historisch konkreten Menschen, der eben auch hier wieder qua Definition veränderlich ist im historischen Raum. Der Mensch kann sich entsprechend historisch verändern, er hat sich in seinem verändert, aber eben nur in bestimmten Grenzen, eben bis zu einem bestimmten Punkt. Er kann nicht über diese formalen Voraussetzungen hinauskommen, dann ist er kein Mensch mehr, dann ist er Tier oder Pflanze oder was auch immer. Sozusagen hier ist also die Grenze und der konkrete Mensch bleibt eben das, was er denkt und fühlt, weiß und erkennt und erfährt, was er eben mittels seines historisch geprägten Bewusstseins geworden ist. Das heißt, wenn man den Mensch geschichtlich betrachtet, dann hat man es mit Konkreten zu tun, aber hier haben wir sozusagen die Grundlage, das, was diese Geschichte überhaupt formal möglich macht. Das heißt also keine Geschichtsauffassung, mit der man diese Geschichte nicht betrachten kann, aber wir können diese Geschichte eigentlich nur betrachten, wenn wir uns darüber klar sind, dass wir diese formalen Voraussetzungen mitbringen. Und insofern ist für ihn diese Anthropologie eine Art Hilfswissenschaft oder wie er dann sagt, eine Metatheorie. Das ist keine Anleitung zum praktischen Handeln, also man kann nicht anthropologisch jetzt sagen, ich mache jetzt anthropologisch Politik, so, aber ich kann nur Politik machen, weil ich sozusagen Mensch bin. Also das ist der Versuch. Und das ist, wenn man das versucht auf den Punkt zu bringen, wo ist eigentlich der Gewinn jetzt hiervon, von diesem vierten Aspekt, von dieser formalen Anthropologie, was leistet sie heute sowohl theoretisch wie praktisch, dann kann man im Wesentlichen in meinen Augen vier Punkte nennen. Das erste ist, eine solch marxistisch verstandene formale philosophische Anthropologie ist ganz wichtig, ganz notwendig im Sinne einer Abwehr eben bestimmter Auffassungen, bestimmter Menschenbilder, einer Abwehr dieser Auffassung des Menschen als eines im Grunde genommen negativen oder keiner geschichtlichen Entwicklung zur Freiheit hinfähigen Wesens. Das heißt, man muss ein Menschenbild haben, eine marxistische Idee von einem Menschenbild oder ein Konzept haben, um diesem herrschenden Pessimismus und diesem herrschenden Nihilismus und diesem herrschenden Menschenbild, was eben den Menschen eben nicht mehr zur Entwicklung fähig macht, was entgegenzusetzen, zu sagen, nee, das stimmt nicht, euer Menschenbild ist nicht korrekt, es ist nicht wissenschaftlich nicht nachweisbar, es ist anfechtbar. Das ist sozusagen der erste Punkt, wozu man den theoretisch wie praktisch braucht. Das zweite ist, und auch das ist ein nicht uninteressanter Aspekt, wo er sehr früh sehr provokativ sagt, man braucht eigentlich diesen anthropologischen Maßstab, dieses humanistische Menschenbild, um letzten Endes einen ethischen Maßstab zu haben zur Beurteilung unserer real existierenden Gesellschaften. Und er macht das auf einen ganz aktuellen Punkt, macht er das fest sozusagen, weil wenn man fragt, mit welchem Recht lehnen wir eigentlich heute Folter und Gewalt ab? Mit welchem Recht oder warum sollen Klassengesellschaften, also die Herrschaft des Menschen über den Menschen, eigentlich weniger moralischen Geltungswert haben, als diese Idee einer kollektiven Selbstverwirklichung und einer herrschafts- und klassenlosen Gesellschaft. Wie begründet man das? Wieso? So. Man kann das nur begründen, wenn man auch einen Begriff vom Menschen hat, wenn man einen anthropologischen Ansatz hat. Nur dann kann man sozusagen eine solche Frage konsistent dem sozusagen entgegenstellen, wenn der Kapitalist sagt, okay, wir bringen doch das und das für die Menschen und sozusagen, warum nicht und alles andere ist. Also diese Form von Antwort, diese Form von Kritik, das ist ein gleichsam ethischer Maßstab eben zur Beurteilung der real existierenden Gesellschaften, dass Kofler sagt, man muss einen Begriff davon haben, dass der Mensch eigentlich zu was anderem geboren ist als diese Gesellschaft. Da ist aber eine Frage, da ich mich das nämlich sonst nicht mehr zu sagen. Ja. Das heißt aber doch, dass es bei Kofler auch zielgerichtet ist. Ja. Also dass er nicht sagt, nicht nur sagt, der Mensch ist oder die menschliche Geschichte ist in Bewegung, ist also im Prozess, ja, sondern auch ein Prozess auf etwas hin, das, ja, genau, sich aus einem positiven Menschenbild heraus entwickelt. Ja, also eigentlich, man kann ja sagen, der Mensch kann sich nach dahin und genauso, genau, nach dahin entwickeln. Ja, das liegt dann, genau, also an den geschichtlichen Umständen, genau, in denen er agiert. Aber das ist ja nicht Kofler's Interesse, er will ja in eine bestimmte Richtung. Genau, genau. Er koppelt das sehr stark. Er sagt, natürlich, man muss Optimist sein. Also er vertritt ein optimistisches Menschenbild. Das ist, der Mensch ist nicht nur möglich, sich in diese Richtung zu entwickeln, sondern er tut es auch mit einer gewissen Notwendigkeit. Das ist eine Setzung von ihm. Das ist aber konzeptionell nicht notwendig. Man kann sozusagen denselben Gedanken, wie ich hier jetzt formuliert habe, kann man sagen, auch wenn man es offen hält. Also die klassische Sicht ist ja sozusagen, der Mensch ist eben, und das würde Kofler auch sagen, es ist ein neutrales Menschenbild. Es ist erstmal ein neutrales Menschenbild. Der Mensch ist nicht entweder pessimistisch, also dieses Menschenbild ist nicht automatisch pessimistisch und auch nicht optimistisch. Es ist keine Zwangsläufigkeit in dieser Entwicklung, es ist aber auch keine Zwangsläufigkeit der Rückentwicklung. Das ist sozusagen jetzt der harte Kern, so kann man es feststellen. Er selbst würde sagen, natürlich, wir müssen aber Optimisten sein, weil er selbst natürlich politisch engagiert, interessiert und Sozialist, er will natürlich dahin. Also für ihn hat das eine positive Konnotation, aber es ist jetzt nicht von der Theorie her notwendig, sondern im Grunde genommen steckt dahinter, der Mensch ist ein relativ neutrales Wesen und was aus ihm werden kann, hängt von den historischen Umständen ab. Das sagt er theoretisch und das ist die klassische Position, so, die er versucht eben hier theoretisch zu begründen. So, ne? Ja, aber, ja gut, also, aber wenn er den spielenden Menschen, also den sich selbst verwirklichenden Menschen als Ideal praktisch darstellt, dann ist doch praktisch aber da eine Richtung doch schon vorgegeben. Ja, ist es, ja. In einer kapitalistischen, genau, Klassengesellschaft, genau, ist kein spielenden sich selbst verwirklichenden. Das ist sozusagen, das ist jetzt so der latente Widerspruch in Anführungszeichen zwischen dem Wissenschaftler Kofler und dem politisch engagierten intellektuellen Kofler. Als Wissenschaftler würde er sagen, das ist ein neutrales Menschenbild und als politisch engagierter Intellektueller würde er sagen, aber ich will natürlich das positiv wenden. Ne? Also natürlich so in diese Richtung. Du weißt, der Kapitalismus sehr wohl, dass die selbstverwirklichenden Menschen gibt. Das ist immer diese Sache, man sieht, der Mensch möchte sich selber verwirklichen und deswegen ist eine bessere Gesellschaft nicht möglich, weil der Mensch, um sich selbst verwirklichen zu können, über Leichen geht. Das ist ja im Prinzip, wie ich jetzt mal interpretiere, wie das kapitalistische Menschenbild. Genau, da gibt es einfach eine begriffliche Diskrepanz zwischen sich selbst verwirklichen. Lass uns da gleich, glaube ich, wieder in der Diskussion drauf zurückkommen. Also lass mich nur noch den Rest zu Ende führen, weil das ist sozusagen der zweite Aspekt. Ne? Also einerseits die Abwehr des pessimistischen Menschenbildes als ideologische Waffe dagegen. Das andere ist, ein Kriterium zu haben, ethischen Maßstab zur Beurteilung der herrschenden Gesellschaften. Dann als drittes sagt er dann aber, und das kommt damit, spielt jetzt da rein, aber dass er sagt, dieses humanistische Menschenbild gibt uns auch eine sozialistische Vision, gibt uns eine Zielidee, wie er sagt, einen optimistischen Ausblick auf das, was aus dem Menschen werden kann und wonach er seiner Natur nach strebt. Auch das, er sagt, also sozusagen, es gibt im Menschen etwas, was dahin strebt. Das ist das sozusagen, ne, was dahin nach. Das ist das Dritte, also leistet sozusagen eine alternative Vision. Und das Vierte ist, es leistet nicht nur diese alternative Vision, sondern es liefert auch hier wieder einen ethischen Maßstab zur Beurteilung aller konkreten menschlichen Situationen und Handlungen auf dem Weg hin zu dieser Idee. Das heißt, auch hier wieder sozusagen, es liefert uns ein Maßstab, ein Kriterium, ein ethisches, ein letztendlich ethisches Kriterium für politische Praxis. Ja, das ist natürlich auch ein sehr weites Feld, was sich hier öffnet, weil natürlich damit die Frage ist, was darf man in der Opposition gegen den Kapitalismus? Was darf man nicht? Sozusagen. Das ist, auch hier spielt natürlich, ich sage es nur in Klammern, der Antistalinismus die entscheidende Rolle. Ne? Es gibt Sachen, die darf man nicht, aus bestimmten Gründen und nicht nur aus ethischen Gründen, sondern auch politisch-praktischen Gründen. Das sind sozusagen die vier Punkte, wo hier eine auch aktuelle politische Nutzanwendung und Notwendigkeit apostrophiert wird für etwas, was an sich keine Anleitung zum politischen Handeln ist. So, und das sind so in meinen Augen, also nochmal sich zu vergegenwärtigen, dieser Antistalinismus, Marxismus verstanden als menschliches Handeln, menschliche Tätigkeit, die Rolle des Menschen oder des Bewusstseins, dann die Kritik der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft mit dem Fallenlassen des Humanismus, mit dem Übergreifen auf linken Antihumanismus und sozusagen hier jetzt ein anthropologisches Menschenbild. Das sind so in meinen Augen die vier Hauptkomponenten einer solchen allgemeinen Theorie des sozialistischen Humanismus, wie er eben in den 50er, 60er Jahren aufgekommen ist. Von verschiedenen Denkern unterschiedlich angefangen und wie man ihn jetzt im Nachhinein konstruieren kann, sozusagen als eine identifizierbare Strömung eben dieser politischen Ideengeschichte. Die sind dann ab den 70er Jahren eigentlich hat sich das weitgehend aufgelöst. Hier hat dann ein sogenannter Antihumanismus, der auch heute noch immer sehr weit verbreitet ist, eben Raum gegriffen. Da müsste man wahrscheinlich auch nochmal in Ruhe drauf eigenständig eingehen. Also eine antihumanistische Tradition des Denkens in den vor allen Dingen 70er und 80er Jahren, wo sich dieser bürgerliche Antihumanismus sehr stark verbunden hat eigentlich mit einem linken Antihumanismus, wofür die großen Namen natürlich ein Louis Althusser gewesen ist, der den Marxismus als einen theoretischen Antihumanismus explizit gefasst und gegen andere gewendet hat, oder Michel Foucault und viele andere, die ganz explizit gesagt haben, Humanismus, damit können wir nichts anfangen, damit wollen wir nichts anfangen, das ist alles bürgerlich, wir sind konzeptionell, sind wir antihumanistisch, obwohl sie in der Praxis natürlich gar nicht gewesen sind, aber eben konzeptionell. So, und diese Tradition der 70er Jahre hat eigentlich diese Tradition der 50er, 60er Jahre dieses sozialistischen Humanismus eben von der politischen Agenda verdrängt und auch seitdem relativ madig gemacht. Und das ist eine Tradition, die auch fortwirkt. Und das Spannende jetzt, wenn wir auf die heutige Zeit zurückspringen oder zurückkommen oder hinkommen, heute findet man eigentlich eine in meinen Augen bei den heutigen Diskussionen um die Erneuerung linker Politik und auch marxistischer Theorie, also heute heißt in den letzten 10, 15 Jahren, lässt sich eigentlich eine Rückkehr dieses Verdrängten beobachten. Und zwar nicht zuletzt eben bei Denkern, die eigentlich biografisch von diesem Antihumanismus geprägt wurden. Selbst da, es geht darüber hinaus, aber auch hier wieder nur ein Beispiel, der von mir schon genannte Terry Eagleton, der eben aus, ein bisschen aus dieser Tradition eines Althusser kommt und seit 10, 15 Jahren seine Sachen weiterentwickelt hat und wunderbare Sachen geschrieben hat und plötzlich, der auch heute noch sagt, er von sich, er findet den Begriff des Humanismus doof, er findet den, will er nicht, findet er falsch, aber trotzdem, faktisch macht er nichts anderes, als eine neue Form von sozialistischem Humanismus in seinen Schriften zu begründen, die ausgesprochen spannend ist und eben fast nahtlos in meinen Augen an dem anknüpft, was Kofler eben vor 50, 60 Jahren schon theoretisiert hat. Und ich will das nur an einem schönen Satz oder nochmal auch wieder klar machen. Von Terry Eagleton gibt es das letzte Buch, Why Marx Was Right, warum Marx Recht hatte. Übrigens, das wird im März, habe ich jetzt erfahren, auf Deutsch erschienen. Ich habe dagegen gewettet, dass das auf Deutsch erschien, weil seine politischen Schriften kaum auf Deutsch übersetzt werden von den großen Verlagen. Aber sie werden es jetzt offensichtlich, weil er jetzt einen Status hat. Das wird übersetzt, das empfehle ich euch ganz dringend, unbedingt lesen, unbedingt. Das ist eins der besten Bücher überhaupt in den letzten Jahrzehnten. Und da schreibt er folgenden Satz, und das ist auch so, dass darin gipfelt vieles seines jetzigen Denkens. Und hier taucht die Anthropologie plötzlich auf von einem, der traditionell mit Anthropologie überhaupt nichts zu tun hat. Und er schreibt, Zitat, weil wir arbeitende, begehrende, sprachliche Wesen sind. Arbeitende, begehrende, sprachliche Wesen. Das sind die drei entscheidenden, Sprache kommt bei Kofler ein bisschen zu kurz. Sind wir in der Lage, unsere eigenen Bedingungen in dem Prozess, den wir als Geschichte kennen, zu verändern? Indem wir dies tun, sind wir gleichzeitig dazu in der Lage, uns selbst zu verändern. Veränderung ist, mit anderen Worten, nicht das Gegenteil menschlicher Natur, sondern gerade möglich, weil wir diese kreativen, ergebnisoffen und unfertigen Wesen sind. Der Begriff des unfertigen Wesens ist ein Begriff, das sagt er nicht, ich weiß gar nicht, ob er es weiß. Das unfertige Wesen ist das Mängelwesen, das ist Arnold Gehlen. Arnold Gehlen ist der deutsche bürgerliche Vordenker an Anthropologie, der bei Linken traditionell ungeheuer verschrien ist als Kryptofaschist, den man eigentlich nicht zitieren darf. Kofler hat große Teile dieser Anthropologie von Gehlen. Das ist eine der Gründe dieses schwierigen Verhältnisses, aber deswegen weise ich euch darauf hin. Hier greift jemand politisch das auf, was aus einer ganz anderen Tradition ist, was seit Jahrzehnten tabuisiert eigentlich gewesen ist in der Tradition. Und man knüpft letztendlich an wieder da, wo die sozialistische Bewegung im 19. Jahrhundert begonnen hat. Und die hat begonnen mit einem Mann namens Moses Hess, vor Marx, der den Sozialismus explizit gefasst hat als eine Anthropologie. Er hat gesagt, es ist die Anthropologie des Sozialismus, ist die Lehre von der Vergesellschaftung des Menschen. Da kann man lange jetzt drüber philosophieren, aber das ist im Kern die Vergesellschaftung, die per se, die anthropologische Vergesellschaftung des Menschen, ist sozusagen das Gegenkonzept gegen die heutige, das liberale Modell des vereinzelten Einzelnen, gegen den herrschenden Individualismus. Das steckt da drin, sozusagen. Und zusammenfassend lässt sich halt eben sagen, dass dieser ein so verstandener sozialistischer Humanismus, wie ich ihn dir jetzt am Beispiel von Kofler und anderen vorgestellt habe, eben kein Handbuch politischer Praxis ist, eben diese keine indirekte Anleitung zum Handeln. Sie muss aber auch keine Ethik des autoritären Imperativs sein. Da muss man nicht daraus ableiten, so oder so müssen wir handeln oder müssen wir uns jetzt so, sondern wie das eben bei vielen anderen klassischen Humanismen eben gewesen ist. Es ist auch nicht oder muss nicht sein eine Trost- oder Erbauungsphilosophie, auch keine Herrschaftsideologie, sondern es ist einfach, ein solcher sozialistischer Humanismus ist erstens ein machtvolles Mittel in der Kritik des Bestehenden, zweitens ein ethischer Maßstab für die Theorie und Praxis einer emanzipativen Alternative und drittens ein Mittel gegen Apathie, eine Art Prinzip Hoffnung, ein Aufruf zur praktischen Tat, zur gesellschaftspolitischen Praxis. Und ein solcher sozialistischer Humanismus gründet zwangsläufig, muss er, sonst ist er nicht konsistent, in einer marxistischen Anthropologie oder in einem humanistischen Menschenbild, in einem sozialistischen Menschenbild. Und dieses spezifische Menschenbild genügt wissenschaftlichen Kriterien, das ist jetzt keine Spekulation und ist aber auch kein Dogma. Und entsprechend ist einem ein solcher sozialistischer Humanismus nichts anderes als eine neue Form, nicht die neueste, es gab sie schon immer wieder, aber sozusagen eine Marx-Interpretation, die eben in diesem großen Spannungsbogen, in diesem wechselseitigen Verhältnis von hier Struktur, dort menschliche Handlung, eben den Primat auf die menschliche Handlung im Sinne der Veränderbarkeit der Verhältnisse setzt. Das ist sozusagen die Grundlage und das ist leider ein wenig verdrängt worden, aber wie gesagt, es kommt jetzt wieder zurück und die Aktualität finde ich ganz auf der Hand liegend, um nur ein Beispiel zu nennen, die Kritik des herrschenden Neoliberalismus ist in vielem immer wieder verkürzt, wenn man sie rein ökonomisch oder rein sozial führt. Und gerade da war sie in den letzten ein bis zwei Jahrzehnten am erfolgreichsten, Ende der 90er Jahre, bei Leuten wie Naomi Klein oder Pierre Bourdieu, wo sie anfing sozusagen mit Menschenbildern zu argumentieren. Da hat sie wirklich ein Massenpublikum erreicht, wo diese Leute gesagt haben, sozusagen das, was hier passiert mit dem Neoliberalismus, das ist Ausfluss eines kruden Menschenbildes, was eben A, nicht stimmt und B, nicht sozusagen von uns erwünscht wird. Und wir müssen dagegen argumentieren. Und das ist eine sehr spannende Frage und insofern, da sehe ich auch eine große entscheidende Aktualität. Ja, so viel erstmal als langer Input in die Diskussion. Sorry. Und jetzt habe ich kalten Kaffee.